Der Kaiser von Dallas. Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy von Christian Blaise. Erzähler Christian Berkel. Mit den Stimmen von John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, J. Edgar Hoover, Willy Brandt, Helmut Karasek, Marilyn Monroe, Hans-Dietrich Genscher und Peter Gröger als Kurt Kaiser, Joke Ernsting als Martha Braune, Jewgenia Suchonova als Alina Ajubai, sowie Karl Drexler, Richard Keenan, Markus Hoffmann, Friedhelm Tock, Hans-Peter Hallwachs, Petra Kelling, Viola Sauer, Ari Gosch und vielen anderen. Ton: Katrin Witt und Kaspar Wollheim, Regieassistenz: Arna Vogel, Regie: Regine Arem. Eine Koproduktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem WDR und dem Parlando Verlag 2003.